Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Scala. Sputnik Heimspiel. Zeit bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Scala. Limousine in the back shakes a tambourine. Nicotine from a silver screen. Sweet seduction.

DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Scala. Treat me like your fantasy. on another galaxy, floating around in ecstasy. Treat me like your fantasy. Treat me like your family. Sputnik Heimspiel. Für tausende Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-Null@mdr.de. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Scala. Sputnik Heimspiel.